Kapitel 7. Der Einzelhandelskaufrausch. Das Duo Reni Benko und Dieter Berninghaus baut die Signa zur Handelsmacht auf. Dieter Berninghaus sitzt auf der Terrasse seines Hauses am Zürichsee. Anfang April 2024 liegt noch Schnee auf den Bergen, dem Rautispitz wie dem Wiggis. Am Wochenende hat der Handelsmanager, jung geblieben mit seinen 59 Jahren, im Neoprenanzug die Surfsaison eröffnet. Das, was er in den wenigen Stunden auf dem See erlebte, spiegelte, unter dem Mikroskop betrachtet, seine Signa-Zeit. Viel Sonne, viel Wind im Segel, hin und wieder eine kalte Dusche und auch einen Sturz vom Brett. Nur anders als beim Signa-Untergang 2023 tauchte Berninghaus schnell wieder aus dem Wasser des 12 Grad kühlen Zürichsees auf, wie er Freunden erzählte. Über Jahre war der Ex-Migros-Manager Benkos Mann für das Handelsgeschäft. Wenn er im Urlaub war, trackte Benko dessen Flieger via Flightradar, um ihn nach der Landung umgehend zu kontaktieren. Abends, in Stunden des einsamen Arbeitens, rief Benko seinen vertrauten Berninghaus an, um den Tag zu besprechen. Die seien wie Brüder gewesen, sagt ein Signa-Manager, der mit beiden eng zusammengearbeitet hat. Allerdings kippte das irgendwann in Hass um. Berninghaus lernte Benko über Umwege kennen. Der deutsch-amerikanische Karstadt-Investor Niklas Berggrün, den Berninghaus einen mega engen Freund nennt, suchte 2012 Kontakt zu Benko. Zwei Jahre zuvor hatte sich Berggrün als guter Investor für das Warenhausgeschäft von Karstadt inszeniert. Ein Milliardär, der sein Geld in nachhaltige Projekte steckte, wie regenerative Energien, und der allen Glauben machte, nicht nur auf die Rendite zu schauen, sondern auch die Gesellschaft im Blick zu haben. Berninghaus will Berggrün damals vom Karstadt-Kauf abgeraten haben. Der Lifestyle, ohne festen Wohnsitz, mit wechselnden Hotels als Arbeitszimmer, die vielen Partys, so könne Berggrün kein operatives Geschäft in Deutschland führen. Ein Reinfall mit Ansage. Nach dem Erwerb von Karstadt erlischt Berggrüns Engagement beim Warenhaus. Er überlässt das Management anderen. Karstadt fährt weiter Verluste ein, es folgen Entlassungen, die Investitionen liegen bei Null und der smarte Milliardär zieht sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Während Berggrün beginnt, den Karstadt-Kauf zu bereuen, lernt Berninghaus bei einer Abendveranstaltung in Nürnberg einen Signa-Manager kennen. Berninghaus, damals noch Handelschef der Schweizer Kette Migros, kommt mit dem Benko-Mann ins Plaudern. Am Ende steht das Versprechen, Berninghaus mit Benko bekannt zu machen. Benko gilt mit seiner Signa zu der Zeit schon als Shootingstar. Es sind die Jahre des schnellen Erfolgs. In Österreich gehören dem Aufsteiger erste Straßenzüge. So hatte die Signa ein Immobilienpaket aus 16 Gebäuden von der strauchelnden Bank für Arbeit und Wirtschaft in mehreren Städten erworben. Die Häuser in Wien bildeten später die Basis für das Goldene Quartier. Die ehemalige Zentrale der Länderbank befindet sich ebenso in Benkos Besitz. Er wird sie zum Luxushotel Park Hyatt umbauen. Auch in Deutschland beginnt Österreichs Wunderwutzig, sich selbst ein Denkmal zu bauen. Oder Mahnmal, wenn man die Geschichte vom Ende her denkt. 2011 kauft die Signa zusammen mit einem Düsseldorfer Immobilienentwickler das Münchner Warenhaus Oberpollinger und den Karstadt Sport für 250 Millionen. Die Immobilien waren langfristig an Berggrüns Karstadt vermietet. Kurz darauf wechselt ein weiteres Karstadt-Immobilienpaket in Signa-Besitz. Berninghaus fliegt zur Expo Real in München, um Benko zu treffen. Am Messestand empfängt dieser ihn fast kumpelhaft mit: Hallo, ich bin René. Er müsse jetzt mal rauchen gehen, ob er mit nach draußen käme. So wird es im Umfeld der beiden erzählt. Benko hat kaum Zeit. Er schenkt dem Deutschschweizer nur 20 Minuten. Der Handelsmanager stellt sich als Freund Berggrüns vor und fragt, ob man nicht etwas zusammen machen wolle beim KDW. Schließlich sei Benko bereits Vermieter. Wenige Tage später lässt Benko das Telefon bei Berninghaus klingeln. Ob er Zeit habe, er wolle unbedingt mit ihm sprechen. An einem Sonntagnachmittag fand das Treffen in Innsbruck statt. Wie so oft gönnt sich Benko keine Auszeit. Stattdessen überlegt er sich, wie er von einer Schwäche Berggrüns profitieren könnte. Denn der Gentleman-Warenhausbesitzer braucht Geld. Berninghaus und Benko beginnen, einen Plan für die Übernahme des operativen Warenhausgeschäfts zu entwickeln. 2013 steigt Signa erstmals in den Handel ein. Benko erwirbt für 300 Millionen Euro eine Beteiligung am operativen Geschäft von Karstadt Sports mit 28 Häusern deutschlandweit. Außerdem an der Karstadt Premium GmbH, der späteren KDW Group mit Alsterhaus, Oberpollinger und KDW. Im Gegenzug wird Berggruen an einzelnen Immobilien beteiligt. Der Vertrag enthält ein Geheim-Agreement. Läuft Karstadt nicht mehr, erhält Benko die Option, das operative Karstadt-Geschäft inklusive der restlichen Anteile der Premiumhäuser und des Sportgeschäfts für 1 Euro komplett zu übernehmen. Im August 2014 macht er davon Gebrauch. Berggruen zieht sich komplett zurück. Signa übernimmt zu 100%. Für Berninghaus ist das eine Win-Win-Win-Situation. Er hilft seinem Kumpel Berggruen, Karstadt loszuwerden, und er hilft seinem neuen Geschäftspartner, an wertvolle Immobilien zu kommen. Für ihn persönlich gleicht der Deal ohnehin einem Lottogewinn. Benko belohnt ihn mit einem Job bei Signa und einem üppigen Honorar in Höhe von 3,5 Millionen im Zusammenhang mit der Karstadt-Übernahme, das an Arias Partners fließt, eine Firma seiner Frau. Das ist viel mehr Geld, als Berninghaus in einem Jahr bei der Migros verdient. Dort kündigt er 2016. Fortan wird Berninghaus Benkos wichtigster Berater in Handelsfragen. Er übernimmt den Vorsitz des Beirats der Signa Holding, auch wenn der intern keine Rolle spielte und nur nach außen als Gremium auftrat. Außerdem fungiert er als Chairman der Signa Retail, der Einzelhandelssparte von Signa. Einen Angestelltenvertrag mit Benko unterzeichnet er nie, dafür einen Investorenvertrag mit der Holding. Für seine Dienste erhält er als einer der wenigen Phantom Shares, Anteile ohne Stimmrecht. Ein Zeichen enger Verbundenheit und zunehmender Abhängigkeit. Benko und Berninghaus steigern sich in einen Kaufrausch. Sie wollen die K&K-Monarchie im Einzelhandel, die Fusion von Karstadt und Kaufhof, eine deutsche Warenhaus AG. Nur so könne das Warenhaus wirtschaftlich betrieben werden, glauben sie. Benko braucht mehrere Anläufe, um ans Ziel zu kommen. Erst scheitert seine Übernahmefantasie am damaligen Metro-Chef Olaf Koch, einem Finanzexperten, der selbst einmal für ein Private-Equity-Unternehmen gearbeitet hat und dem man, geht es um Zahlen, wenig vormachen kann.